Es waren einmal ein Mann und eine Frau, die waren arm, aber sie hatten drei Söhne. Eines Tages warf der Älteste sein Handwerkszeug weg und sagte, ich will jetzt in die Welt gehen, um reich zu werden. Der Zweite ließ die Hacke aus der Hand fallen und sagte, und ich komme mit. Und auch der Dritte beschloss, mitzugehen. Aber, sagte er, wir müssen zusehen, dass es unseren Eltern an nichts mangelt, wenn wir fort sind. Da holten sie alle Ernte ein, die noch auf den Feldern stand, packten den Torfstall voll, trugen Heu für die Ziege in die Scheune und schlachteten das Schwein. Als alles fertig war, nahmen sie Abschied von den Eltern und versprachen, nach einem Jahr wiederzukommen und zu erzählen, wie es ihnen ergangen wäre. Jeder von ihnen hatte 3 Taler Tasche. Das sollte doch wohl genügen, denn sie hatten ja außerdem ihren Mund und ihre Hände dabei und die standen ihnen nicht verkehrt. Sie gingen einen ganzen Tag und abends kamen sie an einen alten Friedhof, der von einer dichten Hecke umgeben war. Dort hofften sie Unterschlupf zu finden. Der jüngste Sohn hieß Gjalt. Abends schlenderte Gjalt noch einmal über den Friedhof und da sah er mittendrauf einen schwarzen Sarg neben einem angefangenen Grab stehen. Er ging zurück zu seinen Brüdern und sagte, auf dem Friedhof steht ein Sarg. Wir müssen sehen, dass der in dieser Nacht noch begraben wird, ehe die Sonne aufgeht. Wir müssen den Toten begraben. Aber die Brüder fürchteten sich viel zu sehr auf dem dunklen Friedhof. Da ging Gjalt alleine hin, zog seinen Kittel aus, nahm den Spaten, der neben dem Grab in der Erde steckte, und fing an zu graben. Als er 3 Spatenstiche tief gegraben war, hörte er ein Geräusch. Und hinter einem Baum trat ein gewaltiger Riese hervor. Gjalt zuckte nicht mit der Wimper, stellte die scharfe Kante des Spatens auf den Fuß des Riesen und sagte, hast du hier etwas zu besorgen? Ja, sagte der Riese, der Elende in dem Sarg schuldet mir noch 1 Taler und ich werde dafür sorgen, dass der nicht unter die Erde kommt, bis ich mein Geld bekommen habe. Gjalt langte in seine Tasche, holte 1 Taler hervor, gab ihn dem Riesen und sagte, da hast du dein Geld und jetzt mach, dass du wegkommst. Ich mag deinesgleichen nicht. Der Riese ging und Gjalt grub weiter. Als er wieder 3 Spatenstiche tief war, hörte er abermals etwas und ein Riese kam zum Vorschein. Der war noch größer als der vorige und trug auf jeder Schulter einen Kopf. Auch er verlangte von dem Toten 1 Taler und Gjalt gab ihm seinen 2. und sagte, er solle verschwinden. Dann grub er weiter und als er noch 3 Spatenstiche tiefer war, kam hinter einer großen Eiche ein Riese hervor, der trug 1 Kopf auf dem Hals und auf 2 Schultern auch 1. Auch dieses Ungeheuer verlangte 1 Taler und Gjalt gab ihm seinen 3. Versenkte den Sarg in das Grab, warf es zu und ebnete es ein. Am anderen Morgen zogen die 3 Brüder zusammen weiter. Als aber der Weg sich in 3 Richtungen gabelte, beschlossen sie, sich zu trennen und jeder auf eigene Weise das Glück zu suchen. Gjalt erzählte seinen Brüdern, wie er in der Nacht den Riesen all sein Geld hatte geben müssen. Aber die glaubten ihm nicht und dachten nicht daran, ihm auch nur 1 Heller zu geben. Betrübt zog Gjalt weiter. Als es Mittag wurde, setzte er sich hin, um etwas zu essen und holte den Beutel hervor, den seine Mutter ihm mitgegeben hatte. da sah er in der Ferne einen alten Mann herankommen und wartete, bis er bei ihm wäre. Der Alte blieb stehen und bat im Namen Gottes um eine kleine Gabe. »Ach«, sagte Gjalt, »Gold und Silber kann ich dir nicht geben. Ich bin arm wie eine Kirchmaus, aber ich hab noch etwas zu essen. Setz dich und greif zu.« Der Alte setzte sich, aß aber nur wenig und fragte dann, wozu Gjalt unterwegs wäre. Und Gjalt erzählte ihm, wie es ihm ergangen wäre und wie die Riesen sein Geld fortgenommen hätten. Er wolle aber ausziehen, um sein Glück zu suchen. Da sagte der alte Mann, dann will ich mitziehen und dein Diener sein. Ach, da musste doch Gjalt lachen und sagte, lieber Mann, ich weiß doch selber nicht, wo ich heute Abend meinen Kopf hinlegen werde und wo ich etwas zu essen finde. Aber der Alte sagte, du hast gestern Nacht meinen einzigen Bruder aus Barmherzigkeit begraben. Er ist mir heute Nacht erschienen und hat mir aufgetragen, dir zu dienen und dich zu begleiten, bis du dein Glück gefunden hast. Naja, sagte Gjalt, der Wunsch des Toten muss beherzigt werden. Gut, ich bin von nun an der große Gjalt und du bist der kleine Gjalt. Und so zogen sie zusammen weiter. Sie kamen in einen finsteren Wald und mittendrin in einem Wasser lag ein schwarzes Schloss. Der kleine Gjalt deutete auf die heruntergelassene Zugbrücke und sagte, da wohnt der Riese mit dem einen Kopf, der den Taler verlangt hat von meinem Bruder. Der große Gjalt überlegte ein Weilchen und dann klopfte er heftig an das Tor. Der Riese spähte über die Mauer und fragte, was sie wollten. »Komm herunter«, sagte der große Gjalt, »dein Bruder mit den zwei Köpfen hat uns geschickt. Er hat gehört, dass eine Horde von 500 Bauern unterwegs ist mit Sensen und Hacken, um dich zu töten, weil du ihre Ernten aufgefressen hast.« »Ach«, fing der Riese an zu jammern, »was kann ich tun?« fragte der kleine Gjalt, »hast du nicht ein Versteck, wo du hineinkriechen kannst?« »Ja, ja«, sagte der Riese, »ich habe einen Brunnen, der ist 200 Ellen tief, und über eine Leiter kann ich hinuntersteigen.« »Dann tu das«, sagte der kleine Gjalt, »und wir wollen den Bauern sagen, dass wir das Schloss bekommen haben. Schreib eine Schenkungsurkunde, die wir vorzeigen könnten.« In seiner Angst willigte der Riese ein und stieg in den Brunnen hinunter. Nun jagten der große und der kleine Gjalt alle Rinder und Pferde des Riesen über die Zugbrücke. Das klang, als donnerte es im Schloss. Dann ging der kleine Gjalt wieder an den Brunnen und rief, »Sie wollen uns nicht glauben, sie wollen dich suchen.« »Ich habe gehört, dass du das flammenscharfe Schwert besitzt und den Beutel, der nie leer wird. Der große Gjalt kann uns mit dem Schwert verteidigen und ich werde uns mit dem Beutel loskaufen. Bitte sag schnell, wo sie sind, es ist sonst dein Tod.« »Ach ja, ja«, sagte der große Riese, »schnell, das Schwert hängt im Kamin und der Beutel liegt im Nachttopf neben dem Bett.« »Man kann nie wissen«, sagte der kleine Gjalt, »wir werden jetzt die Leiter herausziehen und einen großen Stein auf den Brunnen legen.« Nun besaßen der große und der kleine Gjalt das flammenscharfe Schwert und den Beutel, der nie leer wird, und der Riese war in dem tiefen Brunnen gefangen. Dann zogen sie weiter und kamen zu einem zweiten Schloss, wo der Riese mit den zwei Köpfen wohnte. Dem erzählten sie, sein Bruder mit dem einen Kopf hätte sie geschickt, ein Heer von 1000 Soldaten sei auf dem Wege, ihn zu töten. Dieser Riese landete in einem noch tieferen Brunnen, und von ihm gewannen sie die Stiefel, die schneller sind als der Wind, und den Mantel der Finsternis. Und dann zogen sie weiter zu dem dritten Schloss, wo der Riese, das Ungeheuer mit den drei Köpfen, wohnte. Ihm erklärten sie, dass ein Feind das Land überfallen hätte und das Schloss vernichten wolle. Und von ihm gewannen sie die Flügel, die von selber fliegen, und den Spiegel der Wahrheit. Nun zogen der große Gjalt und der kleine Gjalt weiter durch die Lande. Und dann kamen sie an einen prächtigen Palast. Weißt du, sagte der kleine Gjalt, hier wohnt ein König, dessen Tochter so schön ist und so stolz, dass ihr kein Freier gut genug ist. Schon 13 Königssöhne und tapfere Jünglinge haben ihretwegen das Leben verloren. Sie ist in der Gewalt eines mächtigen Zauberers und sie ist so schön, dass jeder, der sie erblickt, alles tun wird, was sie ihm befiehlt. Aber es ist noch keinem gelungen, die Aufgaben zu lösen und sie wurden alle getötet. Wer den Zauber auflöst, der bekommt sie zur Gemahlin. Der große Gjalt trat in das Schloss und ließ sich zu dem König führen. Der König fragte, wozu bist du gekommen? Ich will deine Tochter heiraten, sagte der große Gjalt. Schweigend gab der König ein Zeichen. Ein Vorhang wurde zur Seite geschoben und dort saß auf einem goldenen Thron die Königstochter. Sie war so schön, dass die Sonne neben ihr verblasste. Du hast es selber gesagt, sprach der König, drei Aufgaben musst du erfüllen, und wenn dir eine nicht gelingt, dann wirst du sterben, wie die 13 vor dir gestorben sind. Als erstes musst du Karten spielen mit dem Zauberer, der meine Tochter begehrt. Als zweites musst du mit ihm um die Wette laufen, um ein Ei zu holen aus dem Adlernest auf einem Berg. Der Berg ist so hoch, dass der Gipfel in die Wolken ragt. Und als drittes musst du mit dem Zauberer kämpfen und mir seinen Kopf bringen. Als die Zeit kam, wurde der große Saal geräumt. Schlag Mitternacht flogen die Türen auf. Und der Zauberer trat ein. Er setzte sich dem großen Gjalt gegenüber und sie fingen an zu spielen. Gjalt hatte den Beutel, der nie leer wird, auf dem Schoß. Aber der Zauberer gewann jedes Spiel. 3 Tage und 3 Nächte spielten sie. Essen und Trinken bekamen sie nicht. Wer kein Geld mehr hätte und es nicht mehr aushalten könne, hätte verloren, so war es bestimmt. Schließlich konnte der große Gjalt die Augen nicht mehr offen halten. Da fühlte er plötzlich etwas auf seinem Schoß und als er hinabblickte, sah er den Spiegel der Wahrheit. Denn der kleine Gjalt hatte die ganze Zeit hinter seinem Stuhl gestanden und ihm jetzt den Spiegel zugeschoben. Eben wurden die Karten neu verteilt, und Gjalt sah in dem Spiegel die Karten des Zauberers. Sofort war er hellwach. Ach, sagte er, du fürchtest dich nicht, ich auch nicht. Er nahm den Beutel, stellte ihn auf den Tisch und sagte, das ist alles, was ich habe. Wagst du es auch so weit zu gehen? Da konnte der Zauberer nicht zurückstehen und setzte all sein Geld dagegen. Und als das Spiel gespielt war und die letzte Karte hingelegt wurde, hatte Gjalt gewonnen. In der folgenden Nacht standen der große Gjalt und der Zauberer bereit zum Wettlauf. Als die Uhr 12 schlug, liefen sie los, aber obwohl der große Gjalt die Stiefel anhatte, die schneller sind als der Wind, konnte er doch mit dem Zauberer nicht Schritt halten. Und als der Große und der Kleine Gerl zusammen an den Berg kamen, war der Zauberer schon auf halber Höhe. Da trat Gjalt die Schuhe aus und schlüpfte in die Flügel, die von selber fliegen. Schneller als ein Adler stieg er auf, und als er mit dem Ei in der Hand zu dem Palast zurückkehrte, war der Zauberer noch nicht wieder unten am Berg. In der dritten Nacht wurde auf dem Schlosshof gekämpft. Das flammenscharfe Schwert fuhr wie der Blitz durch die Luft, aber der Zauberer war dem großen Gjalt gewachsen. Sie kämpften 3 Tage und 3 Nächte. Und dem großen Gjalt erlahmte der Arm, und er konnte kaum noch auf den Beinen stehen, aber es schien, als würde der Zauberer immer stärker und schneller. Da, als sie sich einen Augenblick keuchend gegenüberstanden, warf der kleine Gjalt dem großen Gjalt den Mantel der Finsternis über, und vor den Augen des Zauberers wurde er eins mit der Nacht. Ohne dass der Zauberer sich regen konnte, schnitt das Schwert durch seinen Hals und der Kopf fiel ihm zu Füßen. In dem Schloss herrschte große Freude und es wurde ein prächtiges Fest gefeiert. Und nach Jahr und Tag fuhr der große Gjalt mit seiner Königin zu seinem Vater. Die Brüder standen schon längst wieder auf den Acker mit der Schaufel und der Hacke in der Hand. Aber er nahm Vater und Mutter mit. Sie lebten in einem eigenen Haus neben dem Schloss. Und der kleine Gjalt verwaltete alle Güter und die Brüder halfen ihm dabei.